Nacht will schlafen gehen, die Lichter löschen aus. Vom Himmel Sternen niedersehen, still wird's in jedem Haus. Ich nur so vergebens ruh, mein Herz sehnt immer sich nur nach dir. Fall mir dann die Augen zu, erscheint im Traum dein Bild stets vor mir. Wer ist mein Leben ohne dich? Dich brauch ich immer zu. Nun liegt im Mondenschimmer die kleine Stadt und du. Mich wieder schlafen noch immer. Ich finde keine heut vergebens warten, sag, hast du keine Zeit für mich? Die schönsten Rosen aus dem Garten hat bereitgestellt ich heut für dich. Ich leg sie gern in deine Hände, hätt gern als Gruß sie dir gebracht. So einsam ging der Tag zu Ende, den ich so schön mir ausgedacht. Ich nur so vergebens ruh, mein Herz sehnt immer sich nur nach dir. Fallen mir dann die Augen zu, erscheint im Traum dein Bild stets vor mir. Leer ist mein Leben ohne dich, dich brauch ich immer zu. Nun liegt im Mondenschimmer die kleine Stadt und du. Der schlafen noch immer, ich finde kein.